Reisen damals. Cornelia Schramm liest Mary Shelley, Die Rheinreise im Jahr 1814, erstmals für diese Sendung ins Deutsche übersetzt. Die Reise liegt nunmehr fast 3 Jahre zurück. Und das Journal, das ich damals führte, war nicht sehr ausführlich. Doch ich habe so oft über die Ereignisse, die uns widerfuhren, erzählt und die Landschaft, die wir durchquerten, zu beschreiben versucht, dass ich glaube, kaum Begebenheiten von einigem Interesse ausgelassen zu haben. Die kurze Geschichte dieser 6-wöchigen Tour durch einen Teil Frankreichs, der Schweiz, Deutschlands und Hollands im Jahre 1814 erschien 3 Jahre später anonym in London. Diese Reisebeschreibung war aus einem Tagebuch entstanden und, wie gerade gehört, schon oft erzählt worden. Die Richtigkeit dieser Bemerkung lässt sich beweisen, denn Mary Shelley hatte als 19-Jährige ihren berühmten Roman Frankenstein geschrieben und schildert darin eine Rheinreise des Wissenschaftlers, der einen Menschen künstlich erzeugt, doch vor dem Produkt seiner Erfindung verantwortungslos und schaudernd zurückweicht. Das Geschöpf wird aus Mangel an Zuwendung und Liebe zum gewalttätigen Ungeheuer, vor dem sein Schöpfer flieht. Und diese Flucht führt im Roman die Titelfigur Viktor Frankenstein an den Rhein. Wie 1814 Mary Shelley reist er mit dem Schiff von Straßburg nach Köln. Aber als schuldbeladener Schöpfer eines Monsters ist er kaum noch in der Lage, die Schönheit der Landschaft zu genießen. Nur sein unschuldiger Freund, der später zum Opfer des Ungeheuers wird, verspürt Freude und kann im Roman die empfundene Harmonie von Natur und eigener Befindlichkeit ausdrücken. Gleichzeitig hetzt am Ufer des Flusses das Monster seinem Schöpfer hinterher, verzweifelt ob seiner Einsamkeit und deshalb unfähig zu irgendwelcher ästhetischen Wahrnehmung. Die hier vorliegende Geschichte der gesamten Reise gibt sich jedoch, trotz aller spürbaren Unruhe und Hast, zunächst weniger ambivalent und unheilschwanger. Die Leser werden aufgefordert, 3 junge Leute auf dem Wege in die Schweiz zu begleiten, nämlich die Autorin, ihren späteren Ehemann Percy B. Shelley und ihre Schwester Claire. Sie sollten die Begeisterung teilen, die die 3 in der literarisch vorgeprägten Erwartung der erhabenen Natur der Alpen empfanden, und sie sollten mit ihnen den Rhein hinabsegeln, den Lord Byron zur gleichen Zeit in seinem großen Poem Childe Harold endgültig romantisiert hatte. Heute ist sehr viel mehr bekannt als damals über die Umstände der 6-wöchigen Tour, die der Text verschweigt. Die Eile, mit der die 3 jungen Leute über den Kanal nach Frankreich zu gelangen suchten, wird verständlich, wenn man weiß, dass der 22-jährige Shelley mit der 16-jährigen Mary durchbrannte und nicht zu Unrecht annehmen musste, dass zumindest ein Elternteil des Mädchens ihnen nachreisen würde. Er war bereits verheiratet und Vater eines Kindes. Doch überzeugt vom Recht auf freie und aufrichtige Liebe und ungeduldig in einer Beziehung, die ihn geistig nicht befriedigte, hatte er sich in die junge Mary verliebt, wie sie sich in ihn. Er hatte sie im Mai 1814 in London kennengelernt, im Hause ihres Vaters, des von ihm hochgeschätzten radikalen Philosophen William Godwin. Die gegenseitige Liebeserklärung geschah auf romantische Weise im Juni am Grab von Marys Mutter, der Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, die bei der Geburt ihrer Tochter gestorben war. Die junge Mary war klug, gebildet und schön, und dass sie in einer unorthodoxen Familie aufgewachsen war, verlieh ihr sicherlich zusätzliche Attraktivität. Shelley wollte mit ihr zusammenleben, und seine Frau Harriet sollte die Stelle einer Schwester einnehmen. Natürlich lehnte Vater Godwin ein solch unkonventionelles Ansinnen empört ab, und verständlicherweise war Shelleys Ehefrau der Idee ebenso wenig zugetan. Shelley, der in Verzweiflung mit Selbstmord drohte, und Mary Godwin beschlossen deshalb, England heimlich zu verlassen. Marys eingeweihte und abenteuerlustige Stiefschwester Claire, die auch erst 16 war, schloss sich den beiden an. In Calais wurden sie von Marys Stiefmutter eingeholt, die zumindest ihre eigene Tochter Claire zur Rückkehr bewegen wollte. Der Versuch war vergeblich. Die drei jungen Leute reisten weiter nach Paris. Konkrete Pläne gab es offensichtlich nicht, stattdessen Improvisation. Der Übermut des abenteuerlichen Aufbruchs in ein neues Leben und die Neugier auf ein anderes Land, das bis vor kurzem durch den Napoleonischen Krieg verschlossen gewesen war, paarten sich mit Unbehagen. Die erschreckenden Verwüstungen des Krieges in Frankreich trafen die jungen Leute unvorbereitet und sie beeilten sich, aus deren Reichweite zu gelangen. Die Mühsal des Weges, die enttäuschende Eintönigkeit der Landschaft, der Staub und die Verunsicherung verschwinden im Text erst beim Anblick der Alpen. Doch selbst in der Schweiz fanden sie keine Ruhe und rastlose Bewegung bestimmt weiterhin die Erzählung. Eigentlich hatten sie einige Monate in der Gebirgsidylle bleiben wollen, als eine kleine Kommune glücklicher und freier Idealisten. Aber das Geld wurde knapp. Shelley hatte bereits seine Uhr versetzt und Schulden gemacht. Letzteres war er gewohnt, da er zwar der älteste Sohn und Erbe eines Landadligen war, aber von seiner Familie keine Unterstützung mehr erhielt. Er hatte sich mit ihr bereits überworfen, als er sich während seines Studiums in Oxford öffentlich zum Atheismus bekannte. Natürlich lehnten seine Eltern auch seine Beziehung zu Mary Godwin ab. Neue Kredite aufzunehmen war in London einfacher und deshalb blieb nichts anderes als die Rückkehr. Außerdem war Mary inzwischen schwanger. Ihr Text deutet in seiner Ambivalenz zwischen der fröhlichen Leichtigkeit des Anfangs ihres Lebens mit Shelley und der ständig präsenten Unruhe und Mühsal des Weges auf die späteren Schwierigkeiten und Bedrückungen dieser Beziehung. 2 Jahre später würden die drei jungen Leute wieder in der Schweiz sein, diesmal am Genfer See und zusammen mit Lord Byron. Der Sommer war verregnet und die Gesellschaft verabredete, dass jeder zur Ermunterung eine Gespenstergeschichte schreiben sollte. Die einzige, die diesen Beschluss ernst nahm, war Mary. Sie schrieb Frankenstein. Cornelia Schramm liest Mary Shelley, die Rheinreise im Jahr 1814, erstmals für diese Sendung ins Deutsche übersetzt. Wir verließen London am 28. Juli 1814. Einem heißeren Tag, als man ihn in diesen Breiten seit vielen Jahren erlebt hat. Ich vertrage das Reisen nicht gut und diese Hitze setzte mir sehr zu, bis ich mich nach der Ankunft in Dover durch ein Bad im Meer erfrischen konnte. Da es unser dringender Wunsch war, den Kanal möglichst schnell zu überqueren, wollten wir nicht auf das Paketboot des nächsten Tages warten. Es war ungefähr um 4 Uhr am Nachmittag, sondern heuerten ein kleines Boot an, fest entschlossen, am selben Abend überzusetzen. Die Seeleute versicherten uns, die Reise werde 2 Stunden dauern. Der Abend war wunderschön. Es ging nur ein schwacher Wind und die Segel flatterten in der abflauenden Brise, der Mond ging auf und die Nacht kam. Und mit der Nacht eine langsame, schwere Dünung und auffrischender Wind, der das Meer bald so stürmisch werden ließ, dass das Boot heftig hin und her geworfen wurde. Ich litt fürchterlich unter Seekrankheit und wie immer in diesem Zustand verschlief ich den größeren Teil der Nacht und schreckte nur bisweilen hoch, um zu fragen, wo wir seien und jedes Mal die trostlose Antwort zu erhalten, noch nicht ganz bis zur Hälfte. Der Wind wehte uns heftig entgegen. Die Besatzung schlug vor, auf Boulogne zuzusteuern, falls es uns unmöglich sein sollte, Calais zu erreichen. Sie hatten uns eine Überfahrt von insgesamt 2 Stunden versprochen. Doch Stunde um Stunde verstrich und wir waren noch weit entfernt, als der Mond am roten und stürmischen Horizont versank und die schnell zuckenden Blitze im Lichte des anbrechenden Tages erblassten. Wir kamen langsam gegen den Wind voran, als plötzlich eine Gewitterböe das Segel traf und die Wellen ins Boot schlugen. Sogar die Matrosen gaben zu, dass unsere Lage gefährlich sei, aber es gelang ihnen, die Segel zu reffen. Der Wind drehte und wir fuhren nun vor dem Sturm direkt auf Calais zu. Als wir in den Hafen einliefen, erwachte ich aus unbehaglichem Schlaf und sah die Sonne über dem Pier aufgehen, groß, rot und wolkenlos. Thank you. Erschöpft von Übelkeit und Übermüdung ging ich mit meinen Reisegefährten über den Strand zum Hotel. Zum ersten Mal hörte ich das Gewirr von Stimmen, die eine andere Sprache gebrauchten als die mir bis dahin vertraute, und sah eine Tracht, die sehr verschieden war von der auf der anderen Seite des Kanals. Die Frauen mit hohen Hauben und kurzen Jacken, die Männer mit Ohrringen. Damen, die einen Kopfputz oder hohe Hüte trugen, das Haar darunter hochgesteckt, ohne dass einzelne Locken um die Schläfen oder Wangen spielten. Und dennoch liegt etwas sehr Angenehmes im Benehmen und der Erscheinung der Menschen von Calais, das einen für sie einnimmt. Die Geschichte unseres Landes mag einem in den Sinn kommen, denn als Edward III. Calais einnahm, vertrieb er die alte Bevölkerung und besiedelte die Stadt beinahe vollkommen mit unseren eigenen Landsleuten. Doch bedauerlicherweise sind die Gebräuche nicht englisch. Wir blieben diesen Tag und den größeren Teil des folgenden in Calais. Die Nacht zuvor hatten wir unsere Koffer am englischen Zollamt zurücklassen müssen, und es war ausgemacht, dass diese mit dem Paketboot am folgenden Tage kommen sollten, welches, durch den widrigen Wind aufgehalten, nicht vor dem Abend einlief. Shelley und ich spazierten über die Wälle am Rande der Stadt, auf deren Flächen das Heu trocknete. Der Anblick der Gegend war ländlich und angenehm. Am 30. Juli gegen 3 Uhr nachmittags verließen wir Calais in einem von 3 Pferden gezogenen Cabriolet. Für Personen, die nie zuvor etwas anderes als eine schmucke englische Kutsche mit Postillon gesehen hatten, hatte unsere Equipage etwas unwiderstehlich Groteskes. Ein Cabriolet ähnelt in seiner Form in etwa einer Postkutsche, hat jedoch nur 2 Räder und folglich gibt es an den Seiten keine Türen. Um die Passagiere einsteigen zu lassen, wird die Vorderseite herabgelassen. Die 3 Pferde waren nebeneinander angeschirrt, in der Mitte das größte, das noch gewaltiger schien durch die Ergänzung seines Geschirrs mit einem unverständlichen Teil, der einem paar hölzernen Flügeln ähnelte und an seinen Schultern befestigt wurde. Das Geschirr der Pferde bestand aus Stricken. Und der Kutscher, ein kauziger, aufrechter, kleiner Kerl mit langem Zopf, knallte mit seiner Peitsche und rumpelte los, während ein alter, verlassener Schäfer mit 3 Spitz uns mit seinen Blicken folgte, als wir ihn hinter uns ließen. Die Straßen waren hervorragend, doch die Hitze war drückend und ich litt sehr darunter. Das Erste, was unseren englischen Augen auffiel, war der Mangel an Zäunen und Hecken, aber die Felder trugen eine reiche Ernte. Wir sahen keine Weingärten diesseits von Paris. Das Wetter blieb auch weiterhin sehr heiß und das Reisen beeinträchtigte meine Gesundheit sehr. Dieser Umstand veranlasste meine Gefährten, die Reise nach Möglichkeit zu beschleunigen, und daher machten wir während der Nacht keine Rast und erreichten Paris am folgenden Tag gegen 2 Uhr. In dieser Stadt gibt es keine Hotels, wo man absteigen kann, so lange oder so kurz man es wünscht. Und wir waren gezwungen, in einem Haus ein Apartment für 1 Woche zu mieten. Es war teuer und nicht sehr angenehm. Wie es in Frankreich so üblich ist, war das eigentliche Zimmer ein Schlafraum. Es gab ein zusätzliches Nebenzimmer mit einem Bett und ein Vorzimmer, das wir als Wohnraum benutzten. Es war außergewöhnlich heiß, sodass es uns, abgesehen vom Nachmittag, unmöglich war, spazieren zu gehen. Am ersten Abend gingen wir zu den Tuileriengärten. Diese sind im französischen Stil symmetrisch angelegt, ohne Gras, und die Bäume zu Formen geschnitten. Ich finde die Boulevards unendlich angenehmer. Diese Straße umrundet Paris beinahe und erstreckt sich über 8 Meilen. Sie ist sehr breit und auf beiden Seiten mit Bäumen bepflanzt. An einem Ende befindet sich ein großartiges Wasserspiel, das die Sinne mit seinem unaufhörlichen Geplätscher erfrischt. In der Nähe davon steht das Tor von Saint-Denis. Ein wunderschönes Werk der Bildhauerei. Ich weiß nicht, wie es inzwischen durch die primitive Barbarei der Eroberer Frankreichs entstellt sein mag, die sich nicht damit zufrieden gaben, die Kriegsbeute Napoleons zurückzugewinnen, sondern mit ohnmächtiger Bosheit die Zeugnisse ihrer eigenen Niederlage zerstörten. Als ich dieses Tor sah, war es in seiner vollen Pracht und erweckte die Vorstellung, dass die Tage römischer Größe nach Paris versetzt worden seien. Nachdem wir uns eine Woche in Paris aufgehalten hatten, bekamen wir eine kleine Geldsendung, die uns aus einer Art von Gefangenschaft erlöste, die wir sehr lästig fanden. Doch wie sollten wir weiterreisen? Nachdem wir viele Pläne besprochen und wieder verworfen hatten, entschieden wir uns für einen, der zwar recht exzentrisch war, doch uns wegen seiner Romantik sehr zusagte. In England hätten wir ihn nicht ausführen können, ohne dauernden Beleidigungen und Unverschämtheiten ausgesetzt zu sein. Die Franzosen stehen den Launen ihrer Nachbarn weit toleranter gegenüber. Wir entschlossen uns, durch Frankreich zu wandern. Doch da ich für jede längere Strecke zu schwach war und es meiner Schwester nicht zugemutet werden konnte, täglich so weit wie Shelley zu laufen, beschlossen wir die Anschaffung eines Esels, der unser Portemonnaie und abwechselnd eine von uns tragen sollte. Deshalb gingen Shelley und Claire am Montag, dem 8. August, früh zum Eselsmarkt und kauften einen Esel. Und den Rest des Tages, bis 4 Uhr nachmittags, verbrachten wir mit Vorbereitungen für unsere Abreise. Dabei besuchte uns die Wirtin, um uns von unserem Vorhaben abzubringen. Sie führte uns vor Augen, dass eine große Armee gerade erst aufgelöst worden sei, dass die Soldaten und Offiziere führungslos durch das Land streiften und dass die Damen sicherlich verschleppt würden. Doch wir blieben standhaft gegenüber ihren Argumenten, und nachdem wir einige notwendige Dinge eingepackt und den Rest für den Transport mit der Postkutsche zurückgelassen hatten, reisten wir von der Tür des Hauses in einem Einspänner ab, unser kleiner Esel hinten an. An der Stadtgrenze gaben wir der Kutsche den Abschied. Der Abend brach an, und der Esel schien völlig außerstande, eine von uns zu tragen, so wie er bereits unter dem Portemonnaie niederzusinken drohte, obwohl es klein und leicht war. Trotzdem waren wir sehr vergnügt, und der Weg kam uns kurz vor. Gegen 10 Uhr erreichten wir Charenton. Charenton ist hübsch in einem Tal gelegen, durch das die Seine fließt, sich windend zwischen Ufern, die stellenweise mit Bäumen bewachsen sind. Beim Anblick dieser Landschaft rief Claire: »Oh, das ist wunderhübsch! Lasst uns hier bleiben!« Dies war ihr Ausruf bei jedem neuen Anblick, und als jeder den vorherigen übertraf, rief sie: »Ich bin froh, dass wir nicht in Charenton geblieben sind, aber hier, lasst uns bleiben!« Da unser Esel sich als nutzlos erwies, verkauften wir ihn vor unserer Weiterreise und erstanden ein Maultier für 10 Napoleon. Um ungefähr 9 Uhr reisten wir ab. Wir waren in schwarze Seide gekleidet. Ich ritt auf dem Maultier, das auch unser Portemonnaie trug. Shelley und Claire folgten mit einem kleinen Korb mit Verpflegung. Gegen 1 Uhr erreichten wir Grosbois, wo wir im Schatten der Bäume unser Brot und unsere Früchte verzehrten und unseren Wein tranken, in Gedanken bei Don Quixote und Sancho. Das Land, das wir durchwanderten, war wohlbestellt, doch uninteressant. Der Horizont erstreckte sich kaum jemals über die Grenzen einiger Felder hinaus, die hell und wogend von der goldenen Ernte waren. Wir trafen verschiedene Reisende, doch unsere Art der Fortbewegung, obwohl ungewöhnlich, schien keinerlei Neugier oder Bemerkung anzuregen. Provins war der erste Ort, der unser Interesse weckte. Er war unsere Raststätte für die Nacht. Wir näherten uns ihm bei Sonnenuntergang. Nachdem wir eine Hügelkuppe erklommen hatten, eröffnete sich uns der Anblick des Städtchens, wie es im Tal darunter lag. Auf einer Seite erhob sich abrupt ein felsiger Hügel, auf dem die Ruine einer Zitadelle mit umfangreichen Mauern und Türmen stand. Etwas tiefer, doch außerhalb davon, befand sich die Kathedrale, und das Ganze ergab eine Szenerie, die zum Malen geschaffen war. Nachdem wir 2 Tage lang durch eine gänzlich uninteressante Landschaft gereist waren, bedeutete es eine köstliche Erquickung für das Auge, wieder einmal auf einer unregelmäßigen und schönen Landschaft zu verweilen. Unsere Verpflegung in Provins war einfach und unsere Betten unbequem, doch die Erinnerung an diesen Anblick stimmte uns zufrieden und glücklich. Wir näherten uns nun Gegenden, die uns daran erinnerten, was wir fast vergessen hatten, nämlich, dass Frankreich das Land war, in dem bis vor kurzem bedeutende und denkwürdige Ereignisse stattgefunden hatten. Nogent, eine Stadt, die wir am folgenden Tag gegen Mittag erreichten, war von den Kosaken völlig zerstört worden. Nichts ist gründlicher als die Verwüstung, die diese Barbaren hinterließen, als sie vorrückten. Vielleicht dachten sie dabei an Moskau und die Zerstörung der russischen Dörfer, aber wir waren jetzt in Frankreich, und das Leid der Einwohner, deren Häuser niedergebrannt, deren Vieh getötet und deren ganze Habe vernichtet worden war, stachelte meine Abscheu vor Kriegen neu an. Die Abscheu kann niemand spüren, der nicht durch ein Land gereist ist, das durch diese Geißel, mit der der Mensch in seinem Stolz seinesgleichen heimsucht, geplündert und verwüstet wurde. Bald nach unserer Abreise aus Nogent verließen wir die große Straße, um querfeldein nach Troyes zu gelangen. Um etwa 6 Uhr abends kamen wir in Saint-Aubin an, einem reizenden, von Bäumen umgebenen Dorf, aber bei genauerem Hinsehen fanden wir die Hütten ohne Dächer, die Sparren schwarz und die Mauern verfallen. Einige wenige Bewohner waren geblieben. Wir fragten nach Milch, sie hatten keine. All ihre Kühe waren von den Kosaken requiriert worden. Wir mussten nur noch einige Meilen in jener Nacht reisen, aber wir stellten fest, dass es keine Postmeilen waren, sondern das Maß der Einwohner und nahezu doppelt so lang. Die Straße führte über ödes Flachland, und als die Nacht heranrückte, liefen wir oft Gefahr, die Wagenspur, unseren einzigen Wegweiser, aus den Augen zu verlieren. Die Nacht brach herein, und plötzlich verloren wir jede Spur des Weges. Doch einige schwach auszumachende Bäume schienen ein Dorf anzuzeigen. Gegen 10 Uhr kamen wir in Trois Maisons an, wo wir uns nach einem Abendessen aus Milch und säuerlichem Brot zurückzogen, um in schlechten Betten zu nächtigen. Aber Schlaf wird selten verwehrt, außer dem Trägen, und nach der Erschöpfung des Tages schlief ich tief und fest bis zum späten Vormittag, auch wenn mein Bett nichts weiter als ein über Stroh gebreitetes Laken war. Shelley hatte seinen Knöchel am vorangegangenen Abend so ernsthaft verletzt, dass er nun gezwungen war, den ganzen Tag auf unserem Maultier zu reiten. Nichts könnte karger und elender sein als der Landstrich, durch den wir nun kamen. Der Boden war kalkig weiß und brachte nicht einmal Gras hervor. Und wo überhaupt Versuche des Feldanbaus unternommen worden waren, gaben die dürftigen Ähren die unfruchtbare Natur der Erde noch deutlicher preis. Auf unserem Pfad wimmelte es von tausenden Insekten, die genauso weiß waren wie die Straße. Der Himmel war wolkenlos und die Sonne, deren Strahlen vom Boden zurückgeworfen wurden, stach auf uns nieder, bis ich durch die Hitze fast ohnmächtig wurde. Ein Dorf erschien in der Ferne, das uns mit der Aussicht auf eine Pause aufmunterte. Es gab uns neue Kraft, weiterzugehen, aber es war ein elender Ort und wir fanden dort kaum Erleichterung. Einst war er groß und dicht besiedelt, aber jetzt waren die Häuser ohne Dächer und die Trümmer, die überall verstreut lagen, die Gärten, bedeckt mit dem weißen Staub der niedergerissenen Hütten, die schwarz verkohlten Balken und die armselige Erscheinung der Einwohner, zeigten in jeder Richtung den traurigen Anblick der Verwüstung. Unsere Augen ermüdeten, weil es nichts zu sehen gab, außer der endlosen weißen Ebene, deren Kargheit nicht einmal ein verkümmerter Strauch oder Dornbusch zierte. Gegen Abend erreichten wir ein kleines Weingut, das wie eine jener fruchtbaren Inseln auf uns wirkte, auf die man inmitten der Wüste Libyens stößt. Doch die Trauben waren noch nicht reif. Shelley war nicht mehr imstande zu laufen und Claire und ich waren sehr müde, ehe wir in Troyes ankamen. Hier verbrachten wir die Nacht und widmeten den nächsten Tag der Frage, wie wir weiterreisen sollten. Shelleys Verstauchung machte unsere Fußwanderung unmöglich. Folglich verkauften wir unser Maultier und erstanden ein offenes Gefährt mit 4 Rädern für 5 Napoleon und zahlten einem Mann mit einem Maultier weitere 8 dafür, dass er uns innerhalb von 6 Tagen nach Neuchâtel bringen sollte. Wir reisten fast 3 Tage lang durch sanft gewelltes Gelände, das unseren Augen Abwechslung von der endlosen Ebene bot, ohne jedoch ein besonderes Interesse zu wecken. Ruhige Flüsschen, deren Ufer von ein paar Bäumen geschmückt waren, schlängelten sich durch diese Ebene und tausende schöner Insekten schwirrten über den Wasserläufen. Der 3. Tag war ein Regentag, der 1. auf unserer Reise. Schon bald waren wir durchnässt und deshalb froh, als wir einen kleinen Gasthof fanden, in dem wir uns trocknen konnten. Unser Empfang war sehr unfreundlich. Die Leute blieben am Feuer sitzen und schienen nicht gewillt, Platz für die triefnassen Gäste zu machen. Nachmittags jedoch wurde das Wetter schöner und gegen 6 Uhr abends kamen wir in Besançon an. Den ganzen Tag hindurch waren Hügel in der Ferne sichtbar gewesen und wir waren ihnen allmählich näher gekommen, ohne jedoch auf den Anblick vorbereitet gewesen zu sein, der uns beim Passieren des Stadttores erwartete. Hinter dem Tor wand sich die Straße unterhalb eines steilen Abhangs und auf der anderen Seite stiegen die Hügel allmählich an und durch das grüne Tal zwischen ihnen zog sich ein schöner Fluss. Vor uns erhob sich ein Amphitheater aus rebenbedeckten Hügeln, doch unregelmäßig und felsig. Das letzte Stadttor war in den steilen Fels geschlagen worden, der sich auf der einen Seite erhob und dort in die Straße hineinragte. Wir fanden große Freude daran, uns bergiger Landschaft zu nähern. Unserem Kutscher ging es gänzlich umgekehrt. Er war in den Ebenen Troyes zu Hause und diese Hügel ängstigten ihn derart, dass er in gewissem Grade den Verstand verlor. Nachdem wir uns durch das Tal geschlängelt hatten, ging es in die Berge, die das Tal umschlossen. Wir stiegen aus unserem Gefährt und gingen zu Fuß weiter, entzückt von jeder neuen Aussicht, die sich uns bot. Als wir ungefähr 1,5 Meilen aufgestiegen waren, fanden wir unseren Kutscher vor der Türe eines erbärmlichen Gasthauses wieder. Er hatte das Maultier ausgespannt und beharrte eigensinnig darauf, die Nacht in diesem elenden Dorf, Mort, Tod, zu verbringen. Wir mussten uns notgedrungen fügen, denn er stellte sich taub gegen all unser Drängen und erwiderte auf unseren Protest nur, »Ich kann nicht.« Unsere Betten waren zu unbequem, um an Schlaf auch nur zu denken. Wir hatten lediglich ein einziges Zimmer bekommen können und unsere Wirtin gab uns zu verstehen, dass unser Kutscher im selben Raum unterkommen müsse. Dies kümmerte uns wenig, da wir vorher übereingekommen waren, die Betten nicht zu benutzen. Es war ein wunderschöner Abend und nach dem Regen war die Luft erfüllt von allerlei lieblichen Düften. Wir erstiegen den Hügel, der einen Blick auf das Dorf bot, und auf diesem Felssitz blieben wir bis Sonnenuntergang. Die Nacht wurde auf eine jämmerliche Weise neben der Feuerstelle in der Küche zugebracht, mühsam um einige Augenblicke Schlaf ringend, die uns verwehrt bleiben sollten. Gegen 3 Uhr am Morgen setzten wir unsere Reise fort. Unser Weg führte zum Kamm der rund um Besançon liegenden Berge. Von der Höhe eines dieser Berge sahen wir das ganze Tal von einem weißen, wallenden Dunst überzogen, den Kiefern bestandene Berge wie Inseln durchbrachen. Die Sonne war soeben aufgegangen und ein Schimmer roten Lichtes lag auf den Nebelschwaden. Im Westen, gegenüber der Sonne, schienen sie vom Licht in riesigen, schäumenden Wolken gegen die Felsen gedrückt zu werden, bis sie sich in der Ferne verloren und ihre Farbe mit dem weißen Himmelsstrich verschmolz. Reisen damals. Cornelia Schramm liest Mary Shelley, Die Rheinreise im Jahr 1814. Die spätere Autorin des Romans Frankenstein ist 16 Jahre alt, ebenso wie ihre Stiefschwester Claire, mit der sie unterwegs ist. Ihr späterer Mann ist mit 22 Jahren der Älteste in diesem Trio. Von zu Hause durchgebrannt, kommen die jungen Leute von Frankreich in die Schweiz und dann nach Deutschland. 2 Stunden vor Neuchâtel sahen wir die Alpen. Zahlreiche schwarze Bergzüge reihen sich voreinander auf, und hinter ihnen ragen über jeder Einzelheit dieser Szenerie die schneebedeckten Alpen. Sie waren beinahe 100 Meilen entfernt, aber reichen so hoch hinauf, dass sie wie jene blendend weißen Quellwolken aussehen, die sich im Sommer am Horizont auftürmen. Ihre gewaltige Größe trotzt der Vorstellung. Und sie geht in solchem Maße über jedes Begreifen hinaus, dass es einer Anstrengung des Verstandes bedarf, zu glauben, dass sie wahrhaft ein Teil der Erde sind. Von diesem Punkt aus begaben wir uns hinunter nach Neuchâtel, das in einer schmalen Ebene zwischen den Bergen und einem See von enormer Größe liegt und sonst von keinem besonderen Interesse ist. Wir blieben den nächsten Tag in dieser Stadt und waren damit beschäftigt, zu überlegen, welcher nächste Schritt für uns ratsam sei. Das Geld, das wir aus Paris mitgebracht hatten, war fast aufgebraucht. Aber wir erhielten von einem Bankier in der Stadt ungefähr 38 Pfund in Silber gegen Zins. Und mit diesem Geld beabsichtigten wir, zum Vierwaldstätter See nach Uri zu reisen, wo wir uns in diesem romantischen und interessanten Land ein Bauernhaus suchen wollten, in dem wir in Ruhe und Frieden verweilen könnten. Dies waren unsere Träume, die wir wahrscheinlich verwirklicht hätten, wäre nicht der Mangel an Geld, diesem unentbehrlichen Gut gewesen, der uns dazu zwang, nach England zurückzukehren. Ein Schweizer, den Shelley auf dem Postamt traf, war so freundlich, Interesse für unsere Lage zu zeigen und uns dabei behilflich zu sein, einen Wagen zu mieten, der uns nach Luzern bringen sollte. Die Reise in diese Stadt dauerte etwas länger als 2 Tage. Das Land war flach und langweilig, und abgesehen davon, dass wir ab und zu einen Blick auf die göttlichen Alpen werfen konnten, gab es dort nichts, das unser Interesse zu wecken vermochte. Luzern war vielversprechender. Und sobald wir angekommen waren, am 23. August, mieteten wir uns ein Boot, mit welchem wir an den Ufern des Sees entlang zu segeln gedachten, bis wir eine annehmbare Unterkunft finden würden oder vielleicht sogar bis Altdorf weiterzufahren, den St. Gotthard zu überqueren und im warmen Klima des Landes südlich der Alpen eine gesündere Luft und eine für Shelleys delikaten Gesundheitszustand geeignetere Temperatur anzutreffen als die der rauen nördlichen Regionen. Der Vierwaldstätter See ist rundum von hohen Bergen umgeben, die sich steil aus dem Wasser erheben, und an manchen Stellen fallen die nackten Wände senkrecht ab und werfen einen schwarzen Schatten auf die Wellen. Andere Stellen sind mit dichtem Wald bedeckt, durch dessen dunkles Laub immer wieder die braunen, kahlen Felsspalten zu sehen sind, in denen die Bäume Wurzeln gefasst haben. Jede Lichtung, die im Wald zu erkennen ist, scheint bestellt zu sein, und Bauernhäuser lugen zwischen den Bäumen hervor. Die üppigsten Inseln, felsig und mit Moos und geduckten Bäumen bedeckt, liegen im See verstreut. Die meisten von ihnen schmückt eine Heiligenstatue, ungeschickt in Wachs gearbeitet. Brunnen liegt auf der Nordseite jener Biegung, die das äußerste Ende des Vierwaldstätter Sees bildet. Hier verbrachten wir die Nacht und entließen unsere Bootsleute. Es gibt nichts, das großartiger sein könnte als der Ausblick von dieser Stelle. Die hohen Berge schlossen uns ein und ließen das Wasser dunkel erscheinen. In der Ferne konnten wir die Tellkapelle am Ufer von Uri erkennen. Dies war das Dorf, in dem er seine Verschwörung reifen ließ, die den Tyrannen seines Landes stürzen sollte. Und tatsächlich schienen dieser schöne See, diese erhabenen Berge und urwüchsigen Wälder eine passende Wiege für einen nach großem Abenteuer und heroischen Taten strebenden Geist zu sein. Wir sahen jedoch in seinen heutigen Landsleuten keinen Funken seines Geistes. Die Schweizer erschienen uns damals, und unsere Erfahrungen haben unsere Meinung bestätigt, als ein Volk von langsamer Auffassungsgabe, und geringem Tatendrang. Die Gewohnheit hat sie jedoch untauglich für die Sklaverei gemacht, und sie würden sich, darüber hege ich wenig Zweifel, tapfer gegen jeden zur Wehr setzen, der ihre Freiheit bedroht. Solcher Art waren unsere Gedanken, und wir blieben bis zum späten Abend an den Ufern des Sees, unterhielten uns, genossen die aufkommende Brise und betrachteten mit einem Gefühl höchsten Entzückens die göttlichen Dinge, die uns umgaben. Den folgenden Tag verbrachten wir mit der Einschätzung unserer Lage und der Betrachtung der Landschaft um uns herum. Ein stürmischer Südwind wühlte den See auf, ließ riesige Wellen entstehen und trug das Wasser in einem Wirbel hoch hinauf in die Luft, bis es sich wie ein schwerer Regenschauer in den See ergoss. Die Wellen brachen sich mit gewaltigem Tosen an den felsigen Ufern. Dieser Widerstreit der Elemente dauerte den ganzen Tag über an. Gegen Abend wurde es jedoch ruhiger. Shelley und ich spazierten am Seeufer entlang, und Shelley las auf einem grob gezimmerten Bootssteg sitzend Tacitus' Bericht über die Belagerung Jerusalems vor. In der Zwischenzeit bemühten wir uns, eine Unterkunft zu finden, konnten jedoch lediglich zwei unmöblierte Zimmer in einem großen, hässlichen Haus bekommen, das Chateau genannt wurde. Diese mieteten wir für eine Guinee im Monat, ließen Betten hineinstellen und zogen am nächsten Tag ein. Es war jedoch ein erbärmlicher Ort, ohne Komfort und Annehmlichkeiten. Nur mit Mühe erhielten wir überhaupt eine Mahlzeit. Da es kalt und regnerisch war, ordneten wir an, dass ein Feuer gemacht werden sollte, und sie heizten einen riesigen Ofen an, der eine Ecke des Zimmers einnahm. Doch es dauerte lange, bis er sich erwärmte, und dann war die Wärme so erdrückend, dass wir gezwungen waren, unsere Fenster aufzustoßen, um nicht zu ersticken. Dazu kam, dass es in Brunnen nur eine Person gab, die Französisch sprechen konnte, da in diesem Teil der Schweiz ein barbarisches Deutsch die Landessprache ist. Deshalb konnten wir nur mit Mühe erreichen, dass wir selbst mit dem Alltäglichsten versorgt wurden. Diese unmittelbaren Unannehmlichkeiten veranlassten uns zu einer ernsthafteren Abwägung unserer Lage. Die 28 Pfund, die wir besaßen, waren das einzige Geld, mit dem wir bis zum nächsten Dezember mit einiger Sicherheit rechnen konnten. Shelleys Anwesenheit in London war für die Beschaffung weiterer Gelder unbedingt erforderlich. Was sollten wir tun? Schon bald würden wir völlig mittellos sein. Deshalb entschlossen wir uns, nachdem wir verschiedene zur Diskussion stehende Möglichkeiten gegeneinander abgewogen hatten, nach England zurückzukehren. Nachdem dieser Entschluss gefasst war, hatten wir keinen Augenblick mehr zu verlieren. Unser kleiner Vorrat schrumpfte merklich, und 28 Pfund erschienen uns kaum ausreichend für eine so lange Reise. Es hatte uns 60 gekostet, Frankreich von Paris nach Neuchâtel zu durchqueren. Doch wir entschieden uns nun für eine sparsamere Art des Reisens. Boote sind immer das billigste Transportmittel. Und glücklicherweise fanden wir uns an einem Ort, von dem aus wir über die Reuss und den Rhein England erreichen konnten, ohne eine einzige Meile über Land reisen zu müssen. Dies war unser Plan. Wir mussten 800 Meilen zurücklegen, und würde dies für einen so geringen Betrag möglich sein? Wir hatten jedoch keine andere Wahl, und in der Tat wusste nur Shelley, wie wenig wir noch zur Verfügung hatten. Am nächsten Morgen brachen wir nach Luzern auf. Während der ersten Etappe unserer Reise regnete es heftig, aber als sie sich dem Ende zuneigte, wurde der Himmel klar und die Sonnenstrahlen trockneten uns und heiterten uns auf. Wir sahen noch einmal und zum letzten Mal die felsigen Ufer dieses schönen Sees, seine grünen Inseln und schneebedeckten Berge. Wir gingen in Luzern an Land, verbrachten die folgende Nacht in dieser Stadt und verließen sie am nächsten Morgen, 28. August, mit dem Postschiff nach Laufenburg, einer Stadt am Rhein, dessen Wasserfälle das weitere Fortkommen des Bootes verhinderten. Unsere Reisegenossen gehörten dem niedrigsten Stande an, rauchten ohne Unterlass und waren überaus widerlich. Nachdem wir gegen Mittag, um uns zu stärken, an Land gegangen waren, fanden wir bei der Rückkehr zum Boot unsere Sitzplätze besetzt vor. Wir nahmen andere ein, doch deren ursprüngliche Inhaber bestanden zornig, ja fast mit Gewalt darauf, dass wir sie wieder frei machten. Ihre maßlose Grobheit uns gegenüber, die wir ihre Sprache nicht verstanden, brachte Shelley dazu, einen von ihnen niederzuschlagen. Dieser gab den Hieb nicht zurück, setzte aber sein Geschrei fort, bis die Bootsführer einschritten und uns andere Plätze verschafften. Die Reuss ist ein sehr wilder Fluss und wir fuhren mehrere Wasserfälle hinunter, darunter einen von mehr als 8 Fuß Höhe. Es liegt etwas Köstliches in diesem Gefühl. Eben noch oberhalb des stürzenden Wassers wird man, bevor der Augenblick vergangen ist, unten in rasender Fahrt mit der Wucht des Falles fortgetragen. Wir übernachteten in Döttingen und kamen am nächsten Morgen in Laufenburg an, wo wir ein kleines Kanu mieteten, das uns nach Mumpf bringen sollte. Ich gebe diesen Kähnen den indianischen Namen, da sie von einfachster Bauart sind. Lang, schmal und mit flachem Boden. Sie bestanden lediglich aus geraden Kiefernholzplanken, die nicht gestrichen und so nachlässig zusammengenagelt waren, dass das Wasser ständig durch die Ritzen eindrang und das Boot unablässig leergeschöpft werden musste. Der Fluss war reißend und schnell. Er brach sich an unzähligen Felsen, die gerade eben mit Wasser bedeckt waren. Es war ein furchterregender Anblick, wie sich unser zerbrechliches Boot durch die Wirbel zwischen den Felsen wand. Diese zu berühren, wäre der Tod gewesen, und die leiseste Neigung zur Seite hätte es augenblicklich kentern lassen. In Mumpf konnten wir kein Boot bekommen, und wir schätzten uns glücklich, auf ein nach Rheinfelden zurückfahrendes Cabriolet zu treffen. Allerdings war unser Glück von kurzer Dauer. Etwa eine Wegstunde von Mumpf brach das Cabriolet zusammen, und wir waren gezwungen, unseren Weg zu Fuß fortzusetzen. Glücklicherweise wurden wir von einigen Schweizer Soldaten überholt, die nach ihrer Entlassung auf dem Heimweg waren. Sie trugen uns unseren Koffer bis nach Rheinfelden. Und dort wies man uns nach einem eine Wegstunde entfernten Dorf, wo üblicherweise Boote gemietet werden konnten. Hier verschafften wir uns, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ein Boot nach Basel. Wir fuhren den schnell dahin eilenden Fluss hinab, während der Abend sich senkte und die Luft kalt und unbehaglich wurde. Unsere Fahrt war jedoch kurz und wir erreichten unser Ziel gegen 6 Uhr abends. Bevor wir uns zur Ruhe begaben, hatte Shelley mit einem Schiff verhandelt, das uns nach Mainz bringen sollte. Und am folgenden Morgen entboten wir der Schweiz unser Lebewohl und gingen an Bord eines Kahnes, der zwar mit Handelsgut beladen war, auf dem wir aber keine Mitreisenden hatten, deren Vulgarität und Grobheit unseren Frieden hätten stören können. Der Wind blies uns heftig entgegen, aber die Strömung trug uns, unterstützt von einer geringen Anstrengung der Ruderer voran. Die Sonne schien freundlich. Shelley las uns aus Mary Wollstonecrafts Briefen aus Norwegen vor und die Zeit verging uns sehr angenehm. Der Abend war von einer nahezu unübertrefflichen Schönheit. In seiner Dämmerung wirkten die bis dahin flachen und reizlosen Ufer über alle Maßen schön. Plötzlich verengte sich der Fluss und der Kahn schoss mit unfassbarer Geschwindigkeit um den Fuß eines felsigen, mit Kiefern bewachsenen Hügels. Eine Turmruine mit ihren gähnenden Fensteröffnungen stand auf dem Scheitel eines weiteren Hügels, der in den Fluss hineinragte. Dahinter erleuchtete der Sonnenuntergang die entfernten Berge und Wolken, so dass der Widerschein seiner satten violetten Farbtöne auf den aufgewühlten Fluss fiel. Die Brillanz der Farben und ihre Kontraste auf den kreisenden Wirbeln des Stromes stellten eine gänzlich neue und überaus schöne Erscheinung dar. Die Farben wurden dunkler, während die Sonne am Horizont versank. Und als wir nach dem Anlegen entlang einer schönen Bucht zu unserem Gasthof wanderten, stieg der volle Mond in göttlicher Pracht empor und warf seinen silbernen Schein auf die eben noch violetten Wellen. Am folgenden Morgen setzten wir unsere Reise in einem leichten Kanu fort, in dem jegliche Bewegung mit Gefahr verbunden war. Aber der Strom hatte viel von seiner Geschwindigkeit verloren und es gab keine Felshindernisse mehr. Die Flussufer waren flach und mit Weiden bestanden. Wir fuhren an Straßburg vorüber und am nächsten Morgen wurde uns vorgeschlagen, mit dem Postschiff weiterzureisen, da die Fahrt für unser kleines Boot gefährlich werden würde. Die Landschaft war reizlos, aber wir erfreuten uns guten Wetters und schliefen ohne Unbehagen auf dem Schiff unter freiem Himmel. An den Ufern gab es kaum etwas, das unsere Aufmerksamkeit erregte, mit Ausnahme der Stadt Mannheim, die auffallend schmuck und sauber wirkte. Sie lag ungefähr eine Meile vom Fluss entfernt und die Straße dorthin war zu beiden Seiten mit schönen Akazien gesäumt. Den letzten Teil der Reise hielten wir uns dicht am Ufer, da der Wind uns mit solcher Gewalt entgegenblies, dass selbst die ganze Macht der reißenden Strömung uns kaum voranzubringen vermochte. Man sagte uns, und mit Recht, dass wir uns dazu beglückwünschen sollten, unser Kanu gegen dieses Schiff getauscht zu haben, denn der Fluss war nun von beträchtlicher Breite und der Wind ließ große Wellen aufspringen. Am selben Morgen war ein mit 15 Personen besetztes Boot bei dem Versuch, das Wasser zu überqueren, in der Mitte des Flusses gekentert und alle Insassen waren umgekommen. Wir sahen das Boot Kiel oben den Fluss hinabtreiben. Dies war ein traurig stimmender Anblick. Mainz ist eine der am besten befestigten Städte Deutschlands. Der Fluss, breit und reißend, schützt es nach Osten hin. Und im Umkreis von 3 Wegstunden lassen die Hügel Zeichen der Befestigung erkennen. Die Stadt selber ist alt, mit engen Straßen und hohen Häusern. Der Dom und die Türme der Stadt sind noch von dem Bombardement gezeichnet, dem sie im Revolutionskrieg ausgesetzt waren. Wir nahmen unsere Plätze auf dem Postschiff nach Köln ein, das am folgenden Morgen, dem 4. September, ablegte. Dieses Fahrzeug ähnelte einem englischen Handelsschiff weit mehr als alles, was wir zuvor gesehen hatten. Es war wie ein Dampfschiff gebaut, mit einer Kajüte und einem hohen Deck. Die meisten unserer Mitreisenden zogen es vor, in der Kajüte zu bleiben, zu unserem Glück, denn nichts könnte schrecklicher und abstoßender sein als die rauchenden, trinkenden Deutschen der unteren Stände, die mit uns reisten. Sie stolzierten einher und schwatzten und, was sich für englische Augen grauenhaft ausnahm, küssten einander. Allerdings gab es auch 2 oder 3 Händler der besseren Klasse, die gebildet und höflich erschienen. Der Abschnitt des Rheins, den wir nun entlang glitten, ist jener, der von Lord Byron so wunderschön in seinem 3. Canto von Childe Harold beschrieben wird. Wir haben diese Verse mit Begeisterung gelesen, da sie vor unseren Augen diese bezaubernden Szenen mit der Wahrheit und Lebhaftigkeit der Malerei und mit der wunderbaren Zugabe glühender Sprache und einer warmen Vorstellungskraft wieder heraufbeschworen. Wir wurden von einer gefährlich schnellen Strömung flussabwärts getragen und sahen auf beiden Seiten mit Weinreben und Bäumen bestandene Hügel, schroffe Felsen, von verfallenen Türmen gekrönt und bewaldete Inseln, auf denen pittoreske Ruinen hinter dem Blattwerk hervorragten und ihre Silhouetten auf die unruhigen Wasser warfen, die jene verformten, ohne sie zur Unkenntlichkeit zu verzerren. Wir hörten die Lieder der Winzer. Aber da wir von grässlichen Deutschen umgeben waren, bereitete der Anblick nicht ganz so viel Freude, wie ich es nun in Erinnerung habe. Doch das Gedächtnis, welches alle dunklen Schatten aus der Wahrnehmung löscht, bietet diesen Abschnitt des Rheins meiner Erinnerung als das schönste Paradies auf Erden dar.